Ich war auch privilegiert, als ich nicht so viel Geld hatte. Ich habe mich schon auch da, weil ich einfach immer das machen konnte, was ich machen wollte. So auch mit allem Auf und Nieder und nicht alles war so, wie ich mir das dann vorher vorgestellt habe, aber trotzdem war es mein Weg, ne? Und ich bereue nichts davon. Allein das finde ich schon ein völliges Privileg. Es ist mehr oder weniger gelungen, dass Menschen hier sind, die was wollen über das Haus hinaus. Mich interessiert eigentlich schon immer eine Lebensvariante, die möglichst wenig auf den Kapitalismus zurückgreifen muss. Wenn man sowas gründet, so ein Projekt, hat man in der Regel wenig Geld. Das heißt, allein schon deshalb sparsames Leben, aber natürlich auch per Anspruch, sparsames Leben, weil es gibt natürlich noch viel ärmere Menschen. Ich bin sehr glücklich hier in der Kommune und auch jetzt so im Rentenalter ist es auch ein total schönes Leben. Altern fetzt, ein Feature in drei Teilen der AG Altersvorsorge der überregionalen Baukollektive Vernetzung. Produziert 2021. Ein Anstoß für Diskussionen und weiterführende Gedanken zum Älterwerden in Gemeinschaften. Durch Einsichten in das Wohngemeinschafts- und Kommuneleben von Gabi und Lee aus dem Zorro in Berlin, Astrid und Kuni aus der Kommune Niederkaufungen und Helmut von Les Champs Libres in Loh. Teil 3 – Altwerden konkret. Also mir fällt das Treppenlaufen viel schwerer als früher, klar. Mir fällt das Reinklettern in die Badewanne viel schwerer als früher. Wir planen jetzt zentral im Gebäude einen Aufzug zu bauen, um in die oberen Etagen zu kommen. Das ist natürlich schon ein Schritt in diese Richtung. Mir fällt es schwer, wenn ich meinetwegen Spüldienst habe, in der Küche diese schweren Töpfe, wofür 80 Leute drin gekocht wird, zu schleppen und zu spülen. Und die schwere Kaffeemaschine, wenn ich samstags morgens alle 14 Tage Frühstück mache. Klar gibt's da etliche Dinge, die früher leichter waren als jetzt. Und baulich, ja, es gibt Wege, die krumpelig sind. Ich habe zwei Hüftoperationen hinter mir, als ich da mit Krücken rumhumpeln musste, das war schwierig. Ich bin noch gesund, bis auf ein Katzenballein und wünsche mir halt, dass das so gut weitergeht. Ich kenne halt auch die Pflegebedürftigkeit. Ich hatte Eltern, die waren auch bis ins hohe Alter fit und haben keinen Pflegebedarf gehabt oder so. Und so stelle ich mir das ja für mich auch vor. Aber wenn es anders kommen sollte, dann habe ich auch hier eine Sicherheit, dass wir das gut hinkriegen. Also ich habe hier eine große Sicherheit. Ich weiß, wenn ich gepflegt werden müsste, dann wäre das möglich. Also das ist eigentlich ein schönes Gefühl, so eine Sache. Ich habe auch hier innerhalb der Kommune halt gute Verbindungen und gutes soziales Netz, sodass ich weiß, das wird sich dann ergeben. Wir haben ja hier schon mal eine Frau gehabt, die ist mit 60 dann gestorben. Die war ein halbes Jahr, war die pflegebedürftig, die hatte Krebs und das ist uns sehr gut gelungen hier. So was auch erlebt, was ich denke, was wir hier gut hinkriegen. Das Altwerden selber kenne ich. Also wie es einmal ergehen kann, kenne ich über meine Eltern, die ich ihre letzten 6 bis 7 Jahre betreut habe. Mein Vater war die letzten 6 Jahre voll dement, hat Alzheimer gehabt. Ich war seine rechtlich zuständige Person und habe mich auch um sie gekümmert. Und die sind beide über 90 geworden. Also dahin gesehen vielleicht ein schlechter Ausblick für mich. Aber auch da kann ich vielleicht sagen, so schlecht wie öffentliche Einrichtungen immer, also öffentlich zugängliche private Einrichtungen immer geredet werden, so sehe ich solche Einrichtungen gar nicht. Meine Eltern waren ihre letzten 6, 7 Jahre im betreuten Wohnen, in einer bezahlbaren Einrichtung auf dem, also in einer kleineren Stadt, in Eckenfelden. Und ich sage auch klar, eine Arbeit der Betreuung Volltime für jemanden, der Alzheimer hat, ist für mich nicht leistbar. Und mein Erfahrungswert, das ist jetzt Familienzusammenhang, ja, mit Geschwistern und so. Und da gibt es immer Geschwister, die sich kümmern und andere, die sich halt nicht kümmern. Aber dass es so funktioniert, dass alle so arbeiten, dass sie sich um jemanden, der voll dement ist, wirklich kümmern können, das geht eigentlich nicht. Und von daher stütze ich vielleicht heute schon mehr oder viel mehr, als wie ich jung war, wo ich noch Teil zum Beispiel der Antipsychiatriebewegung war, der Auflösung der psychiatrischen Einrichtungen, wie man vielleicht heute Teil einer Altenbewegung sein könnte, wo man sagt, der Auflösung der Altenheime, so stütze ich doch heute doch auch ein Stück weit den institutionellen Umgang, den professionellen Umgang und bin vielleicht eher Freund davon geworden, darauf starken Einfluss zu nehmen, dass sich der positiv wandelt, als zu sagen, man baut immer neue Systeme auf, völlig getrennt von dem, was es eigentlich gibt, die dann wiederum nur tauglich sind für eine kleine Nische von Leuten und andere, die eben nicht in solchen Nischen zu Hause sind, fallen einfach dann wieder unter den Tisch. Also ich bin schon für eine breite Diskussion darüber, wie zum Beispiel Alteneinrichtungen heute ausschauen könnten, was ist machbar, was ist möglich. Also wenn ich mal eines Tages so dement bin wie mein Vater, dann möchte ich das meinen Mitbewohnern in keinem Fall zumuten, dass sie sich Vollzeit um mich kümmern. Also das will ich nicht. Ja, dann wäre ich lieber in einer professionellen Betreuung, ja, mit Einschränkungen vielleicht auch für mich. Aber das ist der Preis des Altwerdens. Also wenn das körperliche Gebrechen sind, die eben nicht heißen, dass dein Geisteszustand stark eingeschränkt ist, dann kann ich mir das auch hier immer noch vorstellen. Ja. Ich meine, das ist eh, wenn man an so einem Projekt wie hier rumbaut, immer ein Stück weit wesentlich, wenn man hier was baulich macht, die Voraussicht zu haben, was könnte eines Tages nie kommen. Wir haben auch hier Treffen von Ü65, also Menschen, die über 65, die treffen sich regelmäßig. So haben wir es gerade. Im Moment 3 Monate treffen wir uns dann mal und tauschen uns aus, was hat sich verändert und wie machst du das und wie geht's dir damit und so. Das ist schon ganz gerade das letzte Treffen war ganz interessant. Wir haben halt besprochen, wie geht's uns denn jetzt so mit der Rente und mit was machen wir denn so oder wer macht was? Manche sind ja noch voll in ihrem Ding drin und einfach austauschen, was man macht und warum man was nicht macht oder so, was einem auch schwerer fällt. Und also wir haben einen Schreiner, der ist ein Jahr jünger, glaube ich, als ich, und der ist noch voll in der Schreinerei drin und kann sich gar nicht vorstellen, da rauszugehen so und ja, unterschiedlich. Letztes Jahr haben wir damit angefangen, so. Haben uns einmal da eigentlich erst getroffen und jetzt haben wir uns wieder getroffen und haben so gesagt, ach, alle 3 Monate treffen wir uns mal und tauschen uns mal so aus, wie es geht und was uns gerade so bewegt. Das ist ganz, ganz interessant. Man ja doch, man lebt zwar zusammen, aber doch vieles so kriegt man dann doch von den Einzelnen nicht mit, ne? Weil jeder in seinem Bereich so dann da darum macht und aber sowas so wirklich bewegt, das erfährt man dann eher bei diesen Treffen dann. Ich wünsche mir, das habe ich auch schon seit einiger Zeit, benutze ich dieses Wort Altenteil. Ich hätte gerne, dass wir für die älteren Menschen, die das hier wollen, so etwas wie ein Altenteil einrichten. Das heißt jetzt nicht ein Haus, wo alle Alten reinkommen, aber nicht mehr die gleiche Erwartung an ältere Menschen wie an die jüngeren, was das Arbeitspensum angeht, was die Schnelligkeit angeht. Ne? Also ein, wie könnte man das sagen? Ich habe das bisher einen anderen Status genannt. Ich möchte nicht mehr bei allen Dingen mitreden müssen und ich möchte nicht, dass alle in meine Dinge reinreden. Und ich möchte mehr Zeit für mich haben, für ich habe, ja, ich habe auch etliche Erkrankungen und brauche da sowieso viel Zeit. Ich möchte so gerne, dass das anerkannt wird, als nicht als die ist nicht mehr viel wert, sondern anerkannt wird als ältere Menschen sind eben anders als jüngere. Wir sind so ungeübt im Umgang mit diesen verschiedenen Generationen und da wünsche ich mir mehr bewussten Umgang mit und auch wertschätzenden und liebevollen und so weiter und so fort. Es sind alles sehr alte Häuser hier, ne? Alte Fachwerkhäuser und so. Die haben Schwellen an den Türen und alles so Stolperfallen. Also es gibt bestimmt eine ganze Menge, was da getan werden muss. Der Weg, solche Dinge ins Laufen zu bringen, ist immer sehr langwierig und auch nervenaufreibend. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, also das leuchtet ja als am ehesten noch ein. Aber es ist auch eine Bewusstseinsfrage, ist das Geld jetzt da nötig oder lieber neuer Traktor oder was weiß ich, ne? Es muss schon vorgetragen werden und man muss dranbleiben und Energie reinstecken und dann wird das auch was. Ich glaube gar nicht, dass die so verschlossen wären, aber ich trau dieser Gruppe, weil die sehr heterogen ist, ne? Traue ich der nicht so viel Umsetzungskraft zu. Also ich glaube nicht, dass das auf Widerstand zu Widerstand führen würde, aber ich traue uns, und dann beziehe ich mich da auch mit ein, nicht zu, dass wir das jetzt an diesem Punkt hier umsetzen würden. Das Ding ist auch, dass, also wir haben ja hier einen Mietvertrag mit der Gesobau und der läuft demnächst auch wieder aus. Also es muss wieder neu verhandelt werden und das ist alles sehr, sehr unsicher auch. Ne? Ein bisschen weiter. Ich habe zum Beispiel keine Kinder, Erbe. Ja, hier steht eher, dass so ein Ding, in, von mir aus auch in veränderter Form, aber in irgendeiner schönen Weise weiterlebt. Das ist mein Interesse. Also von daher ist es auch vielleicht umgekehrt für Jüngere immer eine Option, was mitgestalten zu können, aber vielleicht auch etwas machen zu können, ohne selber einen riesigen finanziellen Hintergrund zu benötigen. So, dass wir uns immer weiterentwickeln. Wir haben gerade einen guten Zuspruch auch von jungen Leuten, dass die hier das so voranbringen und das wünsche ich mir halt, dass es halt Bestand hat, ja. Wir nehmen ja jetzt vorzugsweise nur jüngere Leute auf, wobei Jünger bei uns unter 50 sind, ja. Ja, ich wünsche mir halt einfach, dass die Kommode so bestehen bleibt und dass es uns halt auch gelingt, so. Ich meine, wir haben ja schon die Generationsprobleme, die waren schon mal ein bisschen schärfer, dass es uns gut gelingt, das auch an die junge Generation oder die auch machen zu lassen, ja, und nicht so stehen drauf. Das muss jetzt so bleiben, auf jeden Fall. Dass wir da offen bleiben für, wenn es in unser System so passt, so in die ökologische Fragen und so, Nachhaltigkeit, dass wir da immer auch neue Ideen wieder haben. Und die Jungen, die mitbringen, dass sie das auch hier verwirklichen können. Das ist so mein Wunsch. Also ich wünsche mir, dass sozusagen diese diversen Lebensphasen und dadurch auch Wohnsituationen, dass wir mehr in der Lage sind, die zu nehmen, auch das konservative Wort da drin, wie sie sind. Ich meine aber natürlich nicht, wie sie sind. Aber sie erstmal so anzunehmen und mehr wieder zusammenwachsen, würde ich mir wünschen. Ich würde auch, glaube ich, mittun, wenn es eine Großküchenstruktur wieder gäbe. Würde sagen, okay, ich übernehme da auch Verantwortung. Meinetwegen, dass der Status quo bleibt, aber dass die Großküche und damit der Ort wieder lebendig wird im Erdgeschoss. Das würde ich mir total wünschen. Weil ich glaube, dass es eben gruppenbildend ist. Und manche Konflikte sich verflüssigen, dynamisieren und jetzt sich verfestigen dadurch, dass man sowieso nicht miteinander redet. Also das wäre so ein Zorro-Wunsch. Und natürlich wünsche ich mir, dass die nächste Phase, also wir gehen auf das 40-jährige Jubiläum in anderthalb Jahren und da ist der Übergang in eine neue Absicherung und da habe ich völlig klar, Leute, wenn ihr das wollt, macht das. Also das werde ich nicht machen. Also das überfordert mich auch energetisch. Das wünsche ich mir aber natürlich, dass das gelingt. Denn noch sind das reine Nutzungsverträge mit der Gesobau. Jetzt kommen wieder Wahlen. Dann werden wir sehen, was für politische Kräfteverhältnisse in der Stadt sind. Aber das Haus in irgendwas Genossenschaftliches zu überführen, das wäre ein Traum. Dann hätte der Kampf sich sozusagen in dieser Art und Weise jedenfalls in eine sichere Schleife begeben. Während Astrid und Guni auf einen langen Abschnitt ihrer Lebensgeschichte als Mitglieder der Kommune Niederkaufungen zurückblicken und ihr weiterhin treu bleiben wollen, hat Helmut erst vor kurzem, das heißt im Alter von 59 Jahren, seinen Lebensmittelpunkt nochmal verlagert. Von einem Wohnprojekt in Bayern zog es ihn nach Le Champ Libre im französischen Jura. Gabi und Lee wollen nun bald einen ähnlichen, räumlich jedoch wesentlich kleineren Schritt wagen und eine neue Wohngemeinschaft mit selbstverwalteter Immobilie mitgründen. Mit Ihrem Ausblick auf diesen Prozess endet unsere Feature-Reihe Altern fetzt. Wir hoffen, sie konnte euch ein paar interessante Gedankenanstöße mit auf euren Weg geben oder euch beim Reflektieren eurer Gemeinschaftswohnerfahrungen unterstützen, euch zum Schmunzeln bringen, Türen für Gespräche über mutmaßliche Tabuthemen öffnen oder einfach ein wenig zur Unterhaltung beitragen. Aber die andere Perspektive wäre eine Perspektive, die wir organisieren gerade mit 15 Personen, die wäre deutlich außerhalb von Zorro. Würde aber an den gleichen Baustellen vorbeikommen, denn auch da ist es wenig Geld. Da sind eine Menge Altzorros drin. Wir haben uns auch so gefunden, dass wir gesagt haben, gut, bei Zorro wohnen wir nicht mehr zusammen, aber die Gruppenprozesse haben wir alle durch. Und es ist so gut, wenn du Leute einschätzen kannst und weißt, also alles, ich auch nicht ideal, aber ich weiß, wo sind die Macken von den anderen Leuten. Und die wissen das von mir. Und man muss nicht sozusagen das Rad der Konflikte neu drehen, sondern so stehen lassen. Wir haben ja so drei Bauprojekte irgendwie, wo wir gucken irgendwie, und das ist schon bei diesem einen in Schöneiche ist es eben wirklich auch am konkretesten, wo man merkt, so da sind die Menschen so mit ihren Idealen auch so da. Also die wollen auch sowas wie Gemeinschaft. Ne? Die wollen zwar auch so, wie wir jetzt, Lee und ich hier jetzt wohnen, so ein bisschen ihre eigene Einheit. Das kann aber auch so wie im Cluster wohnen sein. Das kann eine kleine Küchenzeile sein oder ein kleines Bad. Aber es muss auf jeden Fall diese Gemeinschaftsräume geben, ne? Oder dass man sagt, Mobilität soll nicht jeder einzeln irgendwie für sich regeln, sondern wollen wir zusammen, gemeinsam regeln. Es gibt sowas wie so einen kleinen Fuhrpark, so, ne? Und das hat sich so, glaube ich, ganz, ganz deutlich irgendwie verändert. Ich liebe Zorro und ich liebe aber auch die neue Gruppe Wohnen im Alter und freue mich irgendwie auch darauf, das nochmal ein anderes Projekt zu machen, weil hier eben dann doch alles schon hat auch Déjà-vu. Es ist auch transparent hier nach innen, also Gabi und ich sagen deutlich, dass wir eigentlich so mit Mitte der 20er Jahre, 2024, 25, eigentlich hier einen Abgang machen wollen, wenn alles gut geht. Dass wir aber uns vorher so, wie das unserem Leben entspricht, mit Haut und Haar hier einbringen. So, und damit müsste man die anderen fragen. Mein Eindruck ist, dass die damit ganz gut auch umgehen können oder sich daran gewöhnt haben, dass es so ist. Und ich persönlich bin damit sehr froh, weil die Anregung von nächsten Generation, die, da würde ich auch dabei bleiben, egal wo ich wohne, das brauche ich. Also wenn ich nochmal ein neues Projekt mache, dann jetzt. Mhm. Also so für mich persönlich im Alter zwischen 70 und 80 kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Aber jetzt kann ich es mir vorstellen. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass ich da Energie und Kraft reingeben kann. Körperlich, mental. Also dass ich das aktivistisch betreiben kann. Und deswegen ist es jetzt dran. Und ich glaube, es setzt nochmal Lebensgeister frei. Also wenn jetzt Gabi hier sitzen würde, sagen, es ist dringend fällig, deine Müllhalde da, das nehmen wir nicht alles mit. Und da hat's recht. Also ausmisten ist dann so entschlacken. Das habe ich auch schon im Kopf zu sagen. Das ist ein guter Übergang. Also transformiere mal dein Lebensumfeld ein bisschen. Und sag mal, das brauchst du und das brauchst du nicht. Also es gibt viele Gründe, das noch jetzt zu machen. Es gibt in der Gruppe eine größere Verbindlichkeit. Also wir kennen uns schon ziemlich lange so. Und es wird verbindlicher als hier ausgehandelt, was wir eigentlich wollen und wie wir das wollen. Das ist das eine. Das andere ist wirklich nochmal so, also so ein barrierefreies Wohnen. Also zu haben, weil wir wohnen hier im 5. und im 4. und ich habe echt eine fette Kniearthrose und so. Und das kann ja auch, also es ist ja egal, das ist ja auch gar nicht vom Alter abhängig, aber da nochmal zu gucken irgendwie, also wie können wir das wirklich verändern und auch nochmal so einen sicheren Lebensort zu finden. Also der eben weg von diesem kapitalistischen Immobilienmarkt ist. Ne?